Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe zu uns, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns herausgerissen hast aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt hast in den Bereich des Sohnes der Liebe, Herr. Und damit sind wir in diesem Haus der Liebe, damit sind wir verbunden mit deiner Liebe, Jesus. Damit sind wir in dir und in deiner Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns verbunden hast mit der Liebe Gottes, mit der Liebe des Vaters. Und damit mit deiner Liebe, Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe und ausgegossen ist in unsere Herzen, Herr. Und dass sie immer stärker hervorfließt, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und in Lukas 19, Vers 7 bis 10, ist die Geschichte von Zachäus, zu dem Jesus in das Haus einkehrt. Und die Pharisäer, die ermahnen ihn ja und sagen, wie kannst du mit einem Sünder hier, mit einem Sünder essen wollen? Und er kehrt ein bei Zachäus und dann Zachäus, ja, so kann man sagen, bekehrt sich wirklich und will alles wieder gut machen, was er Leuten gestohlen hatte und so weiter. Und dann sagt Jesus in Lukas 19,9, sagt dann, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, als übernatürliche Weltveränderer, zu denen wir trainiert werden hier in dieser Glory Life Schule, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen sind, die ein Herz haben oder die verbunden sind mit dem Herzen von Jesus, wirklich die Verlorenen zu suchen. Zu suchen, weißt du, zu suchen mit unserem Herzen und dann auch mit unseren Worten und mit unseren Taten, aber einfach dieses Ausstrecken zu den Verlorenen, dieses Suchen der Verlorenen. Und ja, ich habe es heute Morgen, habe ich das so stark in meiner persönlichen Zeit mit Gott erlebt, dass Gott mich ganz neu berührt hat, wirklich mit diesem suchenden Herzen nach den Verlorenen, mit diesem Herzen Gottes einfach für die Verlorenen, der nicht will, dass nur ein Mensch verloren geht, sondern der will, dass sie alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich glaube, dass zumindest ein Teil unseres Herzens, neben natürlich unserer persönlichen Beziehung zum Herrn und unsere Ausrichtung einfach auf seine Gegenwart und seine Herrlichkeit in unserem Leben, sollte ein Teil unseres Herzens immer irgendwo innerlich auch ausgehen zu den Menschen, die verloren sind und die noch nicht hineinversetzt sind in den Machtbereich des Sohnes der Liebe, die noch unter dem Machtbereich der Finsternis sind. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu berühren kann und dass wir das zulassen und uns immer wieder neu berührt mit dieser Liebe Gottes zu den Verlorenen, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen und um unsere Beziehung zum Herrn und darum, dass wir weiterkommen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern dass wirklich unser Herz einfach ausgerichtet ist, auch darauf wirklich das zu suchen, was verloren ist. Und vielleicht ist es so, dass in deinem Leben das bislang nicht so eine starke Rolle gespielt hat in deinem Herzen oder vielleicht hat es mal eine stärkere Rolle gespielt, aber es ist wieder weniger geworden. Und ich glaube, dass heute Abend der Heilige Geist wirklich jedem einzelnen Glory Life Schüler, der das möchte und der sich dafür positioniert, auch über Livestream, aber genauso natürlich hier live vor Ort, wirklich jedem Einzelnen einfach eine frische Zuteilung geben möchte von diesem Herzen Gottes für die Verlorenen. Er möchte dir eine frische Zuteilung geben. Wenn du merkst, ja, okay, ich möchte da wieder heißer sein. Ich möchte da einfach, möchte da wieder mehr suchen. Spiel einfach weiter. Ich möchte wieder mehr suchen in meinem Herzen. Ich will wieder mehr darauf ausgerichtet sein. Du spürst es einfach. Ich glaube, dass deine Impartation wirklich der Liebe Gottes für die Verlorenen ist. Weißt du, Evangelisation sollte nicht so eine, nur so eine Pflichtaufgabe sein oder auch nicht nur eine coole Aktion oder so, die wir machen, sondern wirklich gespeist wird es von diesem Herzen Gottes für die Verlorenen. Und ich glaube auch nicht, dass nur diejenigen, die in einem Evangelisationsteam sind, in diesem Herzen Gottes, in diesem suchenden Herzen Gottes für die Verlorenen unterwegs sein sollten, sondern jeder Sohn und jede Tochter sollte verbunden sein mit dem Herzen von Jesus und sein Herz ist ist immer ein Herz, das die Verlorenen sucht. Ja, er sagt es in dem Gleichnis mit den 100 Schafen, wo das eine verloren ist. Sucht das Herz des Hirten dieses eine verlorene Schaf. Richtet den Blick weg von den 99 Schafen, die schon errettet sind, und sucht das Verlorene. Und ich glaube, Gott will uns so ein suchendes Herz geben, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, dass wir wirklich suchen, um zu retten, was verloren ist. Ja, suchen, einfach ihr Herz suchen, und um es zu retten. Suchen, einfach den Eingang suchen, aber weil wir von der Liebe Gottes zu den Verlorenen getrieben sind. Ja, Jesus hat es gesagt, oder die Bibel sagt es, Jesus schaut er auf die Menschen, er sagt, sie sind verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er möchte wirklich dieses Herz in uns, er möchte dieses Herz in jedem Glory Life Schüler aktivieren. Wenn du sagst, ja, da könnte ich noch mehr gebrauchen, dann einfach, wenn du hier live vor Ort bist, komm einfach ruhig nach vorne. Wir wollen einfach gerade jetzt das freisetzen einfach. Halleluja. Wenn du sagst, na, da bin ich schon super gut unterwegs, das ist wunderbar, dann preise einfach den Herrn. Aber wenn du sagst, nein, da könnte ich wieder mehr gebrauchen, dann einfach, Heiliger Geist, wir bitten dich, Herr. Wir bitten dich wirklich, es ist eine Gnade auch, Herr, der Berührung vom Herzen Gottes, Herr. Und Vater, wir bitten dich, Herr, dass du uns ganz neu berührst, Herr. Herr, nicht nur in unserem Verstand, ja, wir müssen die Verlorenen erretten, ja, sie gehen verloren und deswegen müssen sie heimkommen ins Reich Gottes und deswegen müssen wir das Evangelium verkünden, nein, sondern wir sagen, Herr, wirklich, in Jesu Namen, Herr, touche uns mit deinem Herzen. Komm, sprich mir einfach mal nach, sag einfach, Herr Jesus, danke für dein Herz, das 99 gesunde und gerechte Schafe zur Seite lässt und sich nach dem einen Verlorenen ausstreckt. Herr, ich bitte dich um die Gnade desselben Blickes, der sucht, wo sind verlorene Schafe? Ich bitte dich um dein Herz, das sich ausstreckt nach den Verlorenen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich berührst mit deiner übernatürlichen Liebe zu den Verlorenen. Gerade jetzt, in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist, gerade jetzt. Oh, Vater, danke. Oh, Rabasandarara. Ja. Ja, lass uns einfach mal alle in Sprachen singen und lass uns ausstrecken in unserem Herzen. Er möchte dich berühren. Ganz neu berühren, auch über Livestream. Oh, Jesus. Ganz neu. Oh, gib uns ganz neu wirklich eine heilige, göttliche Zerbrochenheit auch, Herr. Weichheit, Herr. In unseren Herzen, Herr. Weichheit, Herr. Herr, die uns gleichzeitig Kühnheit gibt, wirklich zu suchen und uns auszustrecken, Herr. In Jesu Namen, Herr. Oh, Heiliger Geist, ich bete, Herr, dass du uns ganz neu in eine göttliche Offensive führst, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Dass du in unserem Herzen diese Offensive aktivierst, Herr. Sie ausstreckt hin zu den Verlorenen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Einfach etwas von deinem Herzen, Herr. Herr, gib uns etwas von deinem Herzen, Herr, das wirklich die Brücke schlägt, auch zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Dass sie nicht einfach nur irgendwie Fremde für uns sind, die irgendwie völlig anders ticken und die irgendwie weit weg sind, Herr. Herr, sondern dass etwas in unserem Herzen zu ihnen connected, Herr. Danke für diese göttliche Connection, Herr. Danke für diese göttliche Connection, Herr. Zwischen unserem Herzen, Herr, und ihrem Herzen, Herr. Oh, in Jesu Namen. danke Vater, oh, gib uns wirklich eine Zuteilung, Herr, oh, jeder über Livestream, streck dich einfach aus, wenn du möchtest, geh auf deine Knie, kannst du auch tun, im Wohnzimmer oder wie auch immer, und streck dich einfach aus und bitte ihn einfach, sag Heiliger Geist, ja, gib mir ganz neu, gib mir ganz frisch diese Zuteilung deines Herzens für die verlorenen Menschen. Oh, Jesus. Herr, in Ewigkeit verloren zu sein, ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, Herr. Oh, lass uns immer wieder neu sehen, Herr, wie wichtig es ist, dass wir die Zeit auskaufen, Herr. Oh, wie wichtig es ist, dass wir die Zeit nutzen. Danke, Vater, weil schon morgen können sie gestorben sein, Herr. Oh, schon morgen kann es zu spät sein, Herr. Aber ich danke dir, Vater, dass du uns heute die Kühnheit gibst, Herr. Heute die Kühnheit gibst, Herr. Heute unseren Mund öffnest, Herr, um ihnen das Evangelium zu bringen, Herr. Heute, Herr. Und heute, wenn sie deine Stimme hören, Herr, lass ihre Herzen nicht verhärtet werden, Herr. Aber Herr, lass uns nicht verhärtete Herzen sehen, sondern lass uns deine Liebe sehen, Herr, die noch stärker ist als jede Herzensverhärtung, Herr. Danke, Herr. Ja, vielleicht sollten wir ihn auch nochmal um Vergebung bitten, wo wir manchmal vielleicht eine Gefahr waren, einfach die Härte der Herzen dafür verantwortlich zu machen, dass das Evangelium oder dass wir nicht so zu ihnen durchdringen. Weil weißt du, die Sache ist die, wenn nur die Liebe stark genug ist, dann wird letztendlich jede Herzenshärte durchbrochen. Also lass uns nicht so sehr die Verlorenen beschuldigen, sondern lass uns sagen, Herr, gib uns einfach mehr von deiner Liebe. Gib uns stärkere Liebe, Herr. Oh, gib uns durchdringendere Liebe, Herr. Oh, danke, Vater. Gib uns eine Liebe, die wirklich auch harte Herzen weich macht, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Grab es wirklich tief in unsere Herzen ein, Herr. Oh, das ist wirklich ein Teil unseres Lebens, Herr. Dass wir verlorene Menschen sehen, Herr. Und dass wir uns nach ihnen ausstrecken, Herr. Oh, danke, Vater. Dass wir uns nach ihnen ausstrecken, Herr. Einfach aus Liebe, aus diesem Fluss der Liebe heraus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, und jetzt, Vater, bitten wir dich, Herr, dass du uns Gelegenheiten gibst, Herr. Dass du uns Gelegenheiten gibst, Herr. Schon morgen, Herr. Übermorgen. Ganzen nächsten Tage, dass du uns Gelegenheiten gibst, wirklich dieses Herz fließen zu lassen, Herr. Bete für jeden Einzelnen von uns, auch dich über Livestream, auch wenn du nicht Handauflegung jetzt bekommen hast, aber ich setze das frei, dass du wirklich merken wirst, ja, da ist ein anderer Zug. Und das nächste Mal, wenn du einfach einen Zug spürst, oh, da ist ein Verlorener, ich glaube, ich sollte ihm vielleicht das Evangelium weitergeben, dass du dann nicht drüber gehst, weil die Sache ist die, immer wenn du drüber gehst über diesen Impuls, dann wird das Herz Gottes für die Verlorenen in dir wieder runtergedrückt sozusagen. Es wird wieder an die Seite geschoben, es wird wieder, verliert wieder die Priorität. Aber wenn du einfach diesen Impulsen nachgehst, dann wirst du merken, dass diese Leidenschaft Gottes für die Verlorenen nicht schwächer wird, sondern stärker wird. Und je mehr du es tust, umso stärker wird sie werden. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für diese heilige, göttliche Leidenschaft, Herr. Oh ja. Entfache dieses Feuer deiner Leidenschaft, Herr. Ganz neu in uns allen, Herr. Dass wir wirklich übernatürliche Weltveränderer sind, Herr. Herr, in dem Seelen hineingezogen werden durch uns ins Reich Gottes, in dem Seelen verwandelt werden, Herr. In dem Seelen zu Jüngern werden, Herr. In dem Seelen zu Söhnen und Töchtern werden, Herr. Die wiederum die Welt verändern, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass es ausgeht von den Söhnen und Töchtern Gottes, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Dürft euch hinsetzen. Halleluja. Lass einfach den Heiligen Geist weiter in deinem Herzen arbeiten, auch in diese Richtung. Matthäus 10, 7 bis 8, das ist die Konsequenz eines Herzens für die Verlorenen. Wenn ihr aber hingeht, immer wenn ihr hingeht, wann gehst du hin? Wenn du einkaufen gehst, wenn du, keine Ahnung, zum Arzt gehst oder zum keine Ahnung, wo du hingehst, zum Rechtsanwalt oder sonst wo, oder in die Schule oder in die Uni oder sonst wo hingehst, dann sagt er, predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Also, das tust du. Amen. Und die Sache ist immer die, alles, was du gebrauchst, alles, was du göttlich gebrauchst, nimmt zu. Bei Gebrauch Zunahme. Bei Vernachlässigung Abnahme. Bei Gebrauch Zunahme. Also, die Liebe wird zunehmen, je mehr du sie fließen lässt. Also je mehr du einfach verlorene Menschen siehst und ihnen das Evangelium weitergibst, umso mehr wird die Liebe auch zu ihnen zunehmen. Und umso mehr wirst du es wieder weitergeben. Und umso mehr wird die Liebe zunehmen, umso mehr wirst du es wieder weitergeben. Das ist also ein göttlicher Kreislauf, so sollte es eigentlich sein. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, in meiner Stunde heute Abend möchte ich weiter über unsere neue Art des Lebens sprechen. Halleluja. Und wir sind bei dem Thema die Bedeutung und die Auswirkung des Zoe-Lebens. Denn darum geht es, das habt ihr mitbekommen, die letzten Stunden, die ich hatte. Es geht um das Zoe-Leben, das heißt das göttliche Leben, die neue Art des Lebens, die göttliche Art zu leben. Das ist unsere Art des Lebens, das ist unsere Natur, es ist die Natur Gottes, das haben wir alles schon gesagt. Und ich möchte heute Abend als zentralen Text heute Abend möchte ich mit euch reingehen, einfach in Bezug auf die Bedeutung und die Auswirkungen des Zoe-Lebens möchte ich gerne reingehen nach Epheser 2, 1 bis 10. Den ganzen Text gehen wir durch. Und zwar in der Neues Leben-Übersetzung lese ich den. Und da sagt Paulus Folgendes. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Gerade eben habe ich es gesagt in der Überleitung, wir waren unter dem Machtbereich der Finsternis. Ja, er ist der Geist, also der Teufel, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur, ja, das musst du immer im Zusammenhang sehen, Natur und Leben, das hängt immer miteinander zusammen, biblisch gesehen, sowohl im Negativen wie im Positiven. Hier geht es um die alte Natur. Wir haben uns beherrschen lassen von unserer alten Natur. Wir wurden mit dieser Natur geboren und wir waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Okay, das ist der Zustand vorher. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und er liebte uns so sehr. Sag mal Halleluja. Er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Zoe-Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Das heißt, Christus hat dir durch seinen Tod und durch seine Auferstehung nicht nur Vergebung der Sünde geschenkt, sondern er hat dir durch das Erlösungswerk ein komplett neues Leben geschenkt. Das ist wichtig, da kommen wir noch ein paar Mal drauf. Ja, Halleluja. Und er sagt weiter, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Elberfelder sagt, wir sitzen an himmlischen Orten mit ihm. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, der sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Mit anderen Worten, Paulus sagt, er hat uns von unserer alten Natur befreit, indem er uns eine komplett neue Natur gegeben hat. Und indem er uns von der Natur befreit hat, hat er uns vom Leben befreit, vom alten Leben. Und er hat uns ein völlig neues Leben gegeben. Das heißt, mit anderen Worten, Vergebung unserer Sünde, aber zugleich ein komplett neues Leben, zu dem Sünde gar nicht mehr gehört. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Zu dem Sünde gar nicht mehr gehört. Was ist Sünde? Sünde ist alles, was am Willen Gottes für dein Leben vorbeigeht und somit alles, was dich schwächt und hindert, in deiner wahren Berufung zu leben. Das ist Sünde. Sünde ist nicht nur einfach, das ist oberflächlich so, okay, Sünde bedeutet, ich tue nicht, was Gott sagt. Aber letztendlich bedeutet das, wenn du nicht tust, was Gott sagt, wenn du nicht nach seinem Willen lebst, bedeutet es, dass du deine Berufung und deine Bestimmung nicht erfüllst. Das heißt, du wirst am Ende nicht dieses volle, pralle, wahre Leben leben, nach dem jeder Mensch sich wirklich sehnt. Ja, die ganze Welt sehnt sich nach vollem, prallen, wahren Leben und sie suchen dieses Leben überall. Ja, und sie suchen diesen Lebensgenuss überall und sie denken, sie finden dieses volle, pralle, wahre Leben darin, indem sie geile Partys feiern mit allen möglichen unreinen Geistern und okkulten Geistern und noch ein bisschen Alkohol und noch ein paar Drogen und so weiter, alles reingemixt und dann habe ich das volle, pralle, wahre Leben. Das glauben sie. Ja, in der Welt wird manchmal gesagt, ich muss immer lachen, wenn ich das lese, Wenn gesagt wird über eine Person, sie ist sehr lebenslustig und gemeint ist damit, sie lässt sexuell nichts aus. Eine sehr lebenslustige, es wird oft mal, kannst du mal darauf achten, in Medien wird es manchmal so beschrieben, eine sehr lebenslustige Person und damit ist gemeint, sie hat alle möglichen Beziehungen. Ja. Weißt du, du bist nicht lebenslustig, wenn du sowas machst, sondern du bist lebensmüde, wenn du sowas machst in Wirklichkeit. Amen, das ist so. Weil Es bringt dir nicht das volle, pralle, wahre Leben, sondern es raubt dir das Leben. Es bringt dir den Tod. Es ist ein Lebenskiller. In Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde sollte, das ist die alte Übersetzung, der Lohn der Sünde, ist die modernere Übersetzung, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sag mal, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, Menschen, die diese Dinge tun, die die Welt für lebenslustig hält, sind in Wahrheit lebensmüde, beziehungsweise sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind eigentlich nicht lebensmüde. Sie denken, sie finden auf diesem Weg zum Leben, aber sie killen ihr Leben auf diesem Weg. Und jetzt ist aber die wunderbare Sache die, wenn du dieses neue Leben hast, dann hast du ein Leben, zu dem Sünde nicht mehr gehört. Das heißt, diese ganzen Fake-Angebote von Leben gehören nicht mehr zu dir und die willst du auch nicht mehr in diesem neuen Leben, die passen nicht mehr zu dir. Du stellst plötzlich fest, da gibt's eine neue Dimension von Leben, die so prall, so wahr, so voll, so erfüllt, wie nichts, was mir die Welt je geben konnte. Ich habe mal gehört von jemandem, die hat sich bekehrt und dann hat sie gesagt, wow, zwei Sachen habe ich mal gehört. Einmal, das war glaube ich bei uns mal im Gottesdienst, hat eine gesagt, wow, das ist ja besser als Sex. Interessant, ne? Bekehrung ist besser als Sex. Ja, Amen, würde ich auch sagen. Also Sex ist gut, wenn es mit der richtigen Person ist, am richtigen Ort, aber das neue Leben in Christus ist noch besser. Ja? Und jemand anderes hat gesagt, das ist ja noch besser als Drogen. Ja, natürlich. Ja, im Englischen kann man so schön sagen, there is no high like the most high. Ja, du kannst nicht so high werden wie mit dem Allerhöchsten. Ja. Also du kannst nicht so hoch kommen wie mit dem Allerhöchsten. Ja, so könntest du auf Deutsch übersetzen. Ja. Ja. Das heißt, du hast ein höheres Leben. Und das müssen wir uns bewusst machen. Also entscheidend ist, ja, Vergebung der Sünden. Wir haben letztes Wochenende hatten wir unser Encounter-Wochenende und da haben wir auch viele Sünden bereinigt im Leben von Menschen und Leute haben hier Dinge mit Gott bereinigt und so weiter. Und es ist wichtig, dass du Dinge bereinigst und dass du Dinge erledigst, so wie auch der Zöllner Zachäus zum Beispiel, ja, der hat seine Sünden bereinigt, hat den, die er bestohlen hat, das zurückgegeben, was er ihm gestohlen hatte oder betrogen. In dem Fall war es vor allen Dingen ja Betrug oder hat einfach zu viel genommen. Ja. Also sozusagen eine wirtschaftliche Sünde, ja. Und das hat er wieder gut gemacht. Das heißt, er musste seine Sünde bereinigen. Und es ist wichtig, dass du deine Sünde bereinigst. Oder auch wenn du zwischendurch als Christ mal sündigst, ist es wichtig, dass du es bereinigst, ja. Du kannst ja nicht zu deinem Ehepartner sagen, wenn du ihn verletzt hast, kannst du sagen, Jesus hat mir schon vergeben. Oder du kannst sagen, ich bitte dich um Vergebung. Was stellt wohl die Beziehung mehr her? Ja, wenn du sagst, Jesus hat mir eh schon vergeben, also musst du mir auch vergeben, weiß nicht, ob das die Beziehung so positiv wiederherstellt, sondern musst du schon auch selber sagen, ich bitte dich um Vergebung. Deswegen ist es wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für Sünde und dass wir um Vergebung bitten. Aber dann ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, wir haben ein Leben, das höher ist als der Machtbereich der Finsternis und damit auch höher ist als diese ganze Welt der Sünde, die in dieser Welt einfach herrscht. Ist einfach höher als das. Mit anderen Worten, du musst dir bewusst machen, hey, ich bin was Besseres als das, was mir die Welt anbietet, was ich sein kann. Ich bin was Besseres, ich bin höher. Und deswegen gehe ich nicht mehr ein auf die Angebote der Welt, ja, weil es nicht mehr zu mir passt. Und weil ich genau weiß, das sind Lebenskiller und nicht Lebensaufbauer. Aber je mehr ich das Zoe-Leben Gottes kennenlerne, umso mehr merke ich, wow, da ist wirkliches Leben. Das ist pralles, volles, wahres, erfülltes Leben in Gott. Amen. Halleluja. Und weißt du, das ist stärker als das, was die Welt als Leben bezeichnet. Amen. Ja, die Bibel sagt sogar, dieses Leben, das wir haben, springt über nach draußen auf die Welt. Weißt du, du musst dir bewusst machen, als ein Christ bin ich einer, von dem etwas vom göttlichen Leben überspringt auf die Welt. Ich bin nicht einer, der sozusagen sich zum Opfer macht von etwas aus der Welt, was auf mich überspringt. Also ich lasse nicht die unreinen Geister dieser Welt auf mich überspringen, weil ich glaube, dass mein Leben überspringt auf die Welt. Ja, Johannes 1,4, in ihm war das Leben, heißt es von Jesus, in ihm war das Zoe-Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Und wenn das wahre Leben leuchtet, dann ist es immer stärker als das falsche Leben. Jeder, der einen Lebensstil von Party und was weiß ich, halt typisch weltlich führt, wird dir bezeugen, spätestens wenn er es 2-3 Monate lang durchgezogen hat, wird er sagen, dass er dadurch nicht wirklich erfüllter geworden ist. Sondern im Gegenteil, wenn er es noch länger macht, dann wird er irgendwann mal sagen, ich bin nur immer leerer geworden. Und dann brauchst du noch mehr Drogen und dann brauchst du noch mehr Party und dann brauchst du noch mehr Alkohol und dann brauchst du noch mehr Sex und dann brauchst du noch mehr Kick hier und noch mehr Kick da. Aber du wirst nur immer leerer. Es raubt dir das Leben, es killt das Leben. Aber wir haben das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Das heißt, unser Leben springt über. Und in diesem Leben bist du deswegen, auch so wie Paulus sagt, mehr als ein Überwinder. Das heißt, du bist nicht einer, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber du bist nicht einer, und das solltest du dir bewusst machen, du bist nicht einer, der dazu bestimmt ist, sein Leben lang mit irgendwelchen Sünden rumzukämpfen, sondern du bist dazu bestimmt, über der Sünde zu leben. Einfach schon von Weitem zu erkennen, nee, das weiß ich schon, das tut mir nicht gut. Das brauche ich nicht. Das nicht aus Gesetz, verstehst du, sondern einfach, weil du weißt. Ist nicht das volle, wahre, pralle Leben. Sondern ist was anderes. Und deswegen, nein, nicht mit mir. Amen. Du bist zu was Höherem bestimmt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist zu was Höherem bestimmt. Halleluja. Ich lese mal noch weiter. Vers 8, Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben errettet. Was glaubst du? Du glaubst, dass dein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Und du glaubst, dass dein neues Leben mit Christus oder dass mit in der Auferstehung von Christus dir ein neues Leben geschenkt wurde. Amen. Und das machst du dir bewusst. Okay? Durch den Glauben bist du gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Wow. Sag mal, ich habe das volle, pralle, wahre Leben geschenkt bekommen. Schakalaka schikidiki. Das muss ich jetzt nicht nachsprechen, kannst du sagen. Okay, aber kannst du mal Schicki Baba sagen oder was auch immer. Okay. Da sagt also weiter Vers 9, ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann, denn wir sind Gottes Schöpfung. In Klammer könntest du hier sagen, Gottes neue Schöpfung, weil das ist gemeint hier, es ist das neue Leben. Ja. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir waren tot in den Vergehungen und Sünden, aber jetzt sind wir auferweckt zu einem neuen Leben. Sag mal, jetzt bin ich auferweckt zu einem neuen Leben. Und in dieses, sprich mal weiter nach, und in diesem neuen Leben bin ich befähigt, jeder Sünde zu widerstehen. Ja, ich lebe über dem Machtbereich der Sünde und der Finsternis. Halleluja. Amen. Also es ist wichtig, dass du verstehst, auch wenn du letzte Woche beim Encounter-Wochenende dabei warst, wir haben Bereinigung gemacht, wir haben Befreiung gemacht und so weiter. Also nur die Bereinigung der Dinge in deiner Seele alleine ist nicht genug. Es ist wichtig, aber es ist nicht genug. Dazu muss kommen, dass du dir dieses neuen Lebens bewusst wirst. Und dass du dir jetzt deutlich machst, weißt du, dass du es glaubst, ja, durch Glauben seid ihr errettet. Du musst dich darauf stellen, du musst sagen, okay, das, was da, was ich jetzt als Beispiel letztes Wochenende oder wann auch immer aus meinem Leben rausgeflogen ist. Wie von euch haben schon mal erlebt, dass, oder haben erlebt in ihrem Leben, da, du hast dich bekehrt und Dinge aus deinem alten Leben haben sich verabschiedet einfach so, aber vielleicht aus welchen Gründen auch immer, 2-3 Jahre später oder irgendwann in deinem Leben, plötzlich kamen diese Dinge wieder hoch und haben wie so angeklopft wieder. Wie viele haben das schon mal erlebt, würde mich mal interessieren. Ja, doch einige, da hat es wieder angeklopft. So, was ist dann wichtig? Dann ist wichtig, nicht, dass du wieder zum Anfang zurückgehst und nach dem Motto zurück auf los, ja, das gibt es nur bei Monopoly, ja, sondern jetzt ist wichtig, dass du sagst, so, und jetzt stelle ich mich da drauf. Ich bin neu. Hey, das ist das alte Leben. Das gehört nicht mehr zu mir. Da gehe ich gar nicht mehr rein in diese Dimension. Ich mache mir umso mehr das neue Leben bewusst. Ich mache mir umso mehr bewusst, wer ich bin. Ich sehe mich versetzt an himmlische Orte. Und das heißt hoch über all dem, was da anklopfen will. Amen. Das heißt, du musst dir dieses Bewusstsein bauen. Erst mit dem Empfang und der Bewusstmachung unseres neuen Lebens. Deswegen ist es wichtig, dass Leute von neuem geboren werden und nicht nur Vergebung von bestimmten Sünden empfangen. Ja, du bist nicht von neuem geboren, nur weil du zweimal in deinem Leben zur Beichte gegangen bist. Jetzt als Beispiel speziell für die Katholiken, aber es gibt auch Beichte in anderen Denominationen. Du kannst von neuem geboren sein und Katholik sein, absolut, aber dazu musst du das neue Leben empfangen. Weil Vergebung allein ist nicht genug. Du musst von Neuem geboren werden. Jesus hat es gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, das heißt, es ist entscheidend, erst mit dem Empfang und dann auch mit der Bewusstmachung unseres neuen Lebens ist die Sünde in unserem Leben wirklich überwunden. Es muss beides zusammenkommen. Amen. Vergebung und der Empfang des neuen Lebens und das Bewusstmachen des neuen Lebens. Ja. 2. Petrus 1,4, damit ihr durch sie, nämlich die Verheißungen des Evangeliums, also dessen, was Jesus für uns getan hat, durch sie werden wir Teilhaber der göttlichen Natur, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Das heißt, du bist jetzt entflohen. Amen. Du bist entflohen. Manchmal musst du noch mal bewusst dieses Fliehen nachvollziehen. Ja, Paulus hat es zu Timotheus mal gesagt, hat gesagt, fliehe die Sünden der Jugend, hat er gesagt. Warum sagt er, fliehe die Sünden der Jugend? Ganz einfach, ja, du musst dir bewusst machen, hey, dem bin ich entflohen, also weg mit dir. Du musst dir bewusst machen, hey, du bist in irgendeinem Ort, wo, was weiß ich, die Sünde total überhand nimmt und die wollen dich da reinziehen und so. Und dann musst du sagen, hey, ich bin dem entflohen und deshalb gehe ich jetzt. Verstehst du? Amen. Aber du bist dem entflohen, deine neue Natur ist dem schon entflohen, dein neues Leben ist dem entflohen. Also als Christ, da musst du einfach mal manchmal auch sagen, hey, jetzt gehe ich, Leute. Und nicht, hey, komm, sei doch cool, jetzt, bleib noch mal ein bisschen weiter, komm, trink noch mal ein und so weiter. Nein, du bist dem entflohen und deswegen gehst du. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Bevor du entflohen bist, dem Machtbereich der Finsternis, also von neuem geboren, sagt dann Epheser 2, Vers 11, ja, da waren wir von diesem neuen Leben weit entfernt. Ja, Vers 11 sagt, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Mit anderen Worten, ohne von Neuem geboren zu sein, ohne das neue Leben zu empfangen, kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen, sondern du bist entfremdet, du bist entfernt, du bist weit weg davon. Warum? Weil, Römer 8, Vers 7 sagt, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Ja? Das heißt, solange du in der Gesinnung des Fleisches unterwegs bist, kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn du aber von Neuem geboren bist, nicht nur Vergebung empfangen hast, weil das ist ja die Sache, ja, nicht nur Vergebung empfangen hast, sondern von Neuem geboren bist, wirklich das neue Leben bekommen hast, dann bist du nicht mehr in dieser Gesinnung des Fleisches. Und somit kannst du in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn du nur Vergebung der Sünde empfangen hast, dann wird es so sein, dass du letztendlich aber nicht das neue Leben empfangen hast, dann wird es so sein, dass du immer wieder die alten Sünden tust und immer wieder die gleiche Vergebung brauchst. Aber das ist es nicht, versteht ihr? Und da gibt es manchmal großen Irrtum in der Christenheit, dass sie denken, okay, durch Jesus haben wir Vergebung der Sünden, deswegen Halleluja, ich kann ihn immer um Vergebung bitten, wenn ich einen Fehler mache. Und dann bitten sie um Vergebung, wenn sie gesündigt haben, aber sie machen sich nicht wirklich bewusst, wer sie jetzt sind. Also in 2 Wochen machen sie wieder die gleiche Sünde und bitten Jesus wieder um Vergebung. Aber ihr Lieben, das ist nicht unser Lebensstil als Christen. Amen. Sondern mit der Zeit, ich meine nicht, dass du nicht zu Gott 2-mal kommen kannst oder 3-mal kommen kannst. Also auf jeden Fall komm zu ihm, wenn du gesündigt hast. Aber dann mach dir bewusst, hey, jetzt muss hier bei mir was vorangehen. Jetzt muss ich hier in ein anderes Bewusstsein rein. Ich muss in dieses Siegesbewusstsein rein über die Sünde. Ich muss in dieses Bewusstsein der neuen Schöpfung. Ich mache mir bewusst, hey, ich bin ein Sohn des himmlischen Vaters. Ich gehöre zu einer Familie und ich habe eine Natur einer Familie. Ich habe die DNA einer Familie, zu der das alles gar nicht mehr gehört. Halleluja. Preis den Herrn. Also, ohne das neue Leben kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Im neuen Leben kannst du jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen. Du bist immer willkommen. Halleluja. Sogar auch, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann bittest du um Vergebung. Aber dann machst du wieder bewusst, wow, ich bin dein Lieblingssohn. Halleluja. Danke, dass du mir Sieg über die Sünde gegeben hast. Danke, Vater, so gut bei dir im Haus zu sein. Danke, dass ich zu dir gehöre. Danke, dass ich in deinem Wohnzimmer immer willkommen bin. Danke, dass ich auch mal auf dem Schoß sitzen darf, wenn ich das will. Weißt du, das darfst du auch noch, wenn du 80 bist, darfst du noch auf dem Schoß sitzen von deinem Papa. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Wir bleiben immer ein Stück weit Kinder des Vaters. Da ändert sich nichts, egal wie alt du wirst. Also, ohne das neue Leben kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben, mit der neuen Natur, ungetrübt. Du bist eins mit ihm, sagt sogar die Bibel. Du bist eins mit ihm. Ohne die neue Natur kannst du Gott nicht verstehen. Du kannst deine Wege nicht verstehen. Ja, 1. Korinther 2,14, Neues Leben Übersetzung. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig. Ja, das kann ich von mir selber sagen. Als ich Jugendlicher war, ich habe die Bibel gelesen, es klang für mich absolut unsinnig. Ich dachte, wo ist hier die Philosophie? Wo ist hier der intellektuelle Pfiff? Ich dachte, solche einfachen Geschichtchen. Das war mir unsinnig. Wirklich, kann ich wirklich sagen. Aber in dem Moment, wo ich von Neuem geboren war, hat plötzlich alles Sinn gemacht. Und dann merkst du plötzlich, es hat eine viel größere Tiefe als jeder Feuerbach und Marx und Nietzsche und alle zusammengenommen. Okay, also, wir können den Geist Gottes nicht verstehen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist Gottes leitet, verstehen, was der Geist meint. Und dann heißt es Vers 16, denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt, wer kann sein Ratgeber sein? Und dann sagt er, wir aber denken im Sinne von Christus. Halleluja. Das heißt, durch die Natur hast du sozusagen eingebaut bekommen, die Fähigkeit im Sinne von Christus zu denken. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, du kannst immer wieder proklamieren über dir selber, dir immer wieder bewusst machen, ich aber habe Christi Sinn. Ja, ich habe sein Denken und deswegen, weißt du, du musst dich nur eintunen als neue Schöpfung, eintunen auf die zarte, sanfte, innere Stimme, wenn du zur Ruhe kommst, einfach mal von all den anderen Dingen und dann kannst du drauf vertrauen, ich habe Christi Sinn, also kann mein Verstand letztendlich durch meinen Geist erfassen, was Gott sagt und was Gott will. Ich kann sein Wort verstehen. Wenn ich sein Wort lese, bekomme ich Offenbarung. Warum? Weil da zu meinem Geist seine Stimme geht und ungetrübt zu mir durchkommt, weil ich habe den Sinn Christi. Amen. Ist jemand von euch hier, der den Sinn Christi hat? Okay. Wenn du von neuem geboren bist, dann hast du den Sinn Christi. Und es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst. Weißt du, unter dem Strich, was so entscheidend wichtig ist für uns als Christen, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, unser altes Leben irgendwie oder überhaupt unser Leben irgendwie aufpolieren zu wollen durch irgendwas. Weißt du, auch nicht durch christliche Sachen in irgendeiner Form. Es geht nicht um Aufpolieren, sondern weil das versuchen Religionen jeglicher Art, das versuchen Philosophien jeglicher Art, dein altes Leben aufzupolieren. Wahres Christentum bedeutet, Teilhaber der Natur Gottes zu werden und dann zu sein. Amen. Du bist es geworden in dem Moment, wo du Jesus empfangen hast und jetzt musst du es sein. Ja, das heißt, du musst es ausleben. Amen. Du bist es und deswegen hast du es und deswegen kannst du es sein und deswegen kannst du es ausleben. Ja, Johannes 1, 12, ja, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Ja. Er gab dir die Macht, ein Kind Gottes zu sein und das muss dir in aller Konsequenz bewusst werden. Und ich sage dir, keiner von uns ist da schon am Ende. Du weißt es vielleicht schon mit deinem Verstand, aber wirklich tief bewusst ist es dir definitiv, und mich eingeschlossen, definitiv nur zu einem Teil. Ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz schon, wie Gott es sieht, keine Ahnung. Ich will es eigentlich lieber nicht wissen. Weil wenn es aus seiner Perspektive ist, wahrscheinlich hat keiner von uns mehr als 5% erfasst, wahrscheinlich. Aber es geht immer tiefer jedenfalls. Amen. Und Gott ist gnädig und er lässt dich wachsen. Aber es ist wichtig, dass du in diesem Bewusstsein wächst. Und ich empfehle dir wirklich auch als Glory Life Schüler, wir haben solche Listen mit Bibelstellen, die hier bei uns gibt es die am Infoständer, mit Bibelstellen, ich habe das mal zusammengestellt, Bibelstellen, die zentrale Aussagen über das Evangelium und damit über das, was Jesus für uns getan hat und was er aus uns gemacht hat, also über die Realität der neuen Schöpfung und des neuen Lebens, die dir zentrale Bibelstellen geben. Und ich empfehle dir, diese Bibelstellen nicht nur zu lesen, auch nicht nur sie zu studieren, das ist schon auch gut, aber sie wirklich zu meditieren, dass es wirklich zu einem Teil wird, dich wirklich da drin zu säen, immer mehr da drin zu säen. Weil je mehr du dich im Neuen siehst, umso weniger wird das Alte noch irgendwie, geschweige interessieren, noch irgendwie auch an dich herankommen können im Zweifelsfall oder Macht über dich kriegen können. Amen. Deswegen ist es wichtig, einfach, dass du dein Bewusstsein baust in dieser neuen Schöpfung, denn ohne dieses Bewusstsein wirst du auf die Dauer oder ohne, dass du in diesem Bewusstsein tiefer gehst, wirst du auf die Dauer nicht als Christ ein Überwinderleben leben können. Amen. Viele, ich sage es auch so, wir haben letztes Wochenende ja auch viel Befreiung gemacht, aber ich sage dir auch, viele Dämonen gehen auch dadurch, dass dein Bewusstsein wächst, wer du bist in Christus. Und damit sage ich nicht, dass wir nicht mehr Befreiung brauchen an bestimmten Punkten und dass an bestimmten Punkten wichtig ist, dass auch Christen den Dienst der Befreiung empfangen. Aber ich sage dir, du musst es kombinieren mit diesem Bewusstsein, wer du bist, mit diesem Bewusstsein der neuen Schöpfung. Weil vieles geht, wenn du dich entscheidest, darin zu wachsen. Und das ist manchmal halt ein bisschen ein Prozess und ein längerer Weg. Deswegen suchen manche Christen auch gern die Abkürzung und sagen, okay, ich habe so viele Probleme, also hey, schau mal, ich habe diese 10 Probleme, befreie mich einfach von all denen. Wie lange dauert es? 1 Stunde, okay, das kann ich mir leisten. Wenn ich danach von all den 10 Sachen befreit bin, dann hat es sich gelohnt. Weißt du, so ist es nicht unbedingt. Amen. Manche Sachen gehen durch Befreiung in einem Moment, aber sie bleiben weg, indem du wirklich diesen langen Weg mit Gott gehst und in dein Bewusstsein wächst als ein Sohn Gottes. Das ist total wichtig. Halleluja. Das Ergebnis ist Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Amen. Das heißt, die Sünde wird keine Herrschaft mehr über uns haben und damit wird auch der Teufel kein Anrecht mehr an uns haben. Und deswegen gehen viele Dämonen von selber. Wenn du nämlich wenn die Anrechte immer mehr aus deinem Leben rausgehen, dann gehen auch die Belastungen. Viele gehen von selber. Ja? Viele Dämonen. Ja, ich weiß nicht, von wie vielen Dämonen ich im Laufe jetzt meines Christseins alles befreit wurde. Von den wenigsten bewusst. Aber ich bin mir sicher, dass ich von einigen befreit worden bin auch. Wir könnten, wenn ich jetzt mir genau überlegen würde, würden mir wahrscheinlich ein paar einfallen. Aber ja, weil du kannst es ja dann analysieren und kannst sagen, ja, okay, so war das, warst du früher, das war in deinem Leben und jetzt bist du davon frei. Okay, dann kannst du sagen, ja gut, das war vielleicht ein Dämon, keine Ahnung, von Kontrolle oder Angst oder sonst was. Ja. Und davon wirst du einfach frei, as you go, ja. Während du gehst, ja. Halleluja, und wächst in diesem Bewusstsein. Krankheit kann sich nicht mehr in deinem Körper halten. Amen. Wenn der Teufel keinen Raum mehr hat, hat auch Krankheit keinen Raum mehr. Amen. Das kann sich nicht mehr halten. Amen. Muss gehen. Amen. Krankheit macht sich nur fest an der Natur des Teufels letztendlich. Amen. Also, auch darüber bekommen wir mehr und mehr Autorität. Je mehr wir in Befreiung und in Freiheit weitergehen, ja, umso mehr kann auch Krankheit sich nicht mehr halten. Halleluja. Römer 8,1, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist dein Überwinderbewusstsein. Was regiert in deinem Leben? Schau. Das Gesetz der Sünde und des Todes oder das Gesetz des Geistes des Lebens. Du entscheidest dich für das Gesetz des Geistes des Lebens. Amen. Damit für das Zoe-Leben. Sagst du, ja, ich bin im Zoe-Leben. Halleluja. Ja, aber die Herausforderung ist so schwer. Es ist so schwierig, Ha, im Zoe-Leben habe ich so viel Freude, die kann ich jetzt aggressiv loslassen auf all das, was hier gerade gegen mich kommen will. Und dann bin ich wieder im Sieg. Amen. Weißt du, du musst nur den richtigen Aspekt deines Zoe-Lebens aktivieren und du kommst wieder in den Sieg hinein. Manchmal musst du Liebe aktivieren, wenn du Schwierigkeiten hast, jemanden zu lieben, dann musst du Liebe aktivieren. Manchmal, wenn du Umstände hast, dann musst du Freude aktivieren zum Beispiel. Ja? Manchmal vielleicht auch, wenn du mit dem Teufel konfrontiert bist, dann musst du Freude aktivieren. Ja? Wenn du mit Sünde konfrontiert bist, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn du ein bisschen göttliche Freude aktivierst. Ja, aber so Verbissenheit führt nicht unbedingt zum Sieg. Auch nicht irgendwie, oh mein, so schlimm, furchtbar, was mache ich jetzt? Führt auch nicht unbedingt zum Sieg, sondern es macht das Problem größer. Aber Freude führt zum Sieg. Amen. Und Zoe-Leben ist ein Freudenleben. Halleluja. Ein Wonne-Leben. Ja? Preis den Herrn. Galater 4, 6 bis 7. Hoffnung für alle, sondern eine starke Stelle. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Du hast denselben Geist, den auch Jesus hat. Denselben Geist der Sohnschaft. Schau dir einfach mal an in der Bibel, wie hat Jesus als Sohn mit seinem Vater interagiert. Und wenn du das liest, dann sag nicht nur, wow, Jesus ist ja der Hammer, sondern sieh dich da drin. Sieh dich interagieren mit dem Vater, wie Jesus interagiert hat mit dem Vater. Ja, als Beispiel beim Lazarus-Auferweckung. Vater, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Das ist eine Interaktion mit dem Vater, das ist der Hammer. Ja, preist den Herrn. Das ist Bewusstsein. Das ist ein Bewusstsein. Ich bin der Sohn des Papas, der kann mir gar nichts abschlagen. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um der Menschen willen, sage ich es jetzt auch nochmal laut. Ja. So was. Das ist der Hammer. Also das souveränes Bewusstsein, wie Jesus ist, so bist du in dieser Welt. Also sieh die Beziehung von Jesus zum Vater und du siehst deine Beziehung zum Vater. Jetzt können wir zu Gott kommen, heißt es weiter Galater 4, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wow. Ich meine, wo findest du volleres, pralleres, wahreres Leben? Als alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Halleluja. Da ist auch alle Versorgung mit drin, die du hier in dieser Welt brauchen könntest. Alles, was ihm gehört, gehört auch dir. Epheser 1,3, er hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Lukas 15,31, der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, er sagt, hey, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Das musst du dir bewusst machen. Also, das haut dir jedes Mangelbewusstsein raus. Also, Mangelbewusstsein zieht Dämonen an. Mangelbewusstsein zieht übrigens auch Sünde an. Wenn du Mangelbewusstsein hast, dann hast du meistens auch Frustrationen. Und wenn du Frustrationen hast, bist du anfälliger für Sünde. Wenn du voll gut drauf bist und sagst, wow, ist der Hammer, ist der Wahnsinn, was ich habe alles. Mai bin ich gesegnet. Also, dann interessiert dich Sünde gar nicht. Amen. Also, du wirst immer stärker. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst immer stärker. Je mehr du das Wort Gottes hörst, umso stärker wirst du. Weißt du, durch das Wort Gottes wird dir ein Bewusstsein gebaut. Deswegen bist du auch hier in der Glory Life Schule, weil dieses Bewusstsein ist so entscheidend. Je mehr du dieses bewusstseinsbildende Wort hörst, umso stärker wirst du und umso mehr wirst du der Sünde widerstehen können. Und ich sage mal so, wenn dir letztes Wochenende beim Encounter-Wochenende, nehmen wir mal Maria Magdalena als Beispiel, 7 Dämonen rausgehaut wurden, ja, dann ist es wichtig, dass du ziemlich viel stärker wirst, als du vorher warst, um auf die Dauer diesen 7 Dämonen auch widerstehen zu können, dass sie wieder kommen. Zumal einer ja 7 mitbringt gerne, sagt Jesus, es wären dann 49. Also da musst du schon ziemlich stark sein. Amen. Aber ich sag dir, das neue Leben, das hohe Leben ist stärker auch als 49 oder 49.000 Dämonen. Es ist stärker. Amen. Entscheidend ist, lebst du da drin? Ja, ich sage auch mal so, ruhst du da drin? Ruhen kommt durch Bewusstsein. Hebräer 4, Vers 3 finde ich so eine geniale Stelle. Ne? Da sagt der Hebräerbriefschreiber, sagt, wir gehen nämlich ein in die Ruhe als die, die geglaubt haben. Das heißt, wenn du diese Realität deines neuen Lebens glaubst, wirklich glaubst, dann gehst du in völlige Ruhe ein. Und zwar unter allen Umständen. Das heißt, in jeder Situation. Amen. Egal wie deine Situation ist, es gibt für dich einen Platz der Ruhe. Und in den gehst du ein, indem du dir gerade in dieser Situation, vielleicht was auch immer die Herausforderung ist, es mag eine finanzielle Herausforderung sein, es mag eine familiäre Herausforderung sein, es mag eine Herausforderung mit deiner eigenen Seele sein, vielleicht mit der Sünde, mit Dämonen, was auch immer. Es mag irgendeine Herausforderung sein. Aber in dem Moment, wo du dir bewusst machst, hey, ich bin dieser Liebling des Vaters. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Ich habe alles, was es nur gibt. Mein Arsenal ist gefüllt, erstens mit jeder Waffe, die man sich nur vorstellen kann und zweitens auch mit jedem Segen, den man sich nur vorstellen kann, ist gefüllt. Weißt du, dann kannst du dich hinsetzen und sagen, so, jetzt komme ich erstmal zur Ruhe. Amen. Und das solltest du tun, gerade dann, wenn es richtig heiß wird, solltest du deinen Ort der Ruhe suchen. Amen. Wie? Durch Glauben. Das sagt er. Wir gehen ein in die Ruhe, die geglaubt haben. Wir gehen nicht ein, indem wir irgendwas machen. Wir müssen uns entscheiden, unsere Seele zu sagen, hey, du kannst es dir leisten, zur Ruhe zu kommen. Weil die Seele sagt dir immer in den entsprechenden Situationen, ja, das noch. Hektik hier, da, Stress. Ja, aber das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen. Und auch geistlich, ja, noch kleine Aktivität. Wenigstens in Sprachen beten muss ich noch. Aber ich sagte, ich habe festgestellt, wenn ich wirklich zur Ruhe kommen will, dann muss ich irgendwann mal auch aufhören, in Sprachen zu beten. Weil sonst bin ich immer noch nicht 100% ruhig. Und damit sage ich nichts gegen Sprachenreden, das mache ich total. Aber es muss einen Platz geben, an dem du zur Ruhe kommst, in Gott. Und das kommst du in diesem Bewusstsein, jawohl, ich habe es geschafft. Ich habe alles, was es braucht. Halleluja. Wir haben dieses neue Leben durch Glauben. Amen. Johannes 20, 30 bis 31, am Schluss des Johannesevangeliums, sagt Johannes, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Zoe-Leben habt in seinem Namen. Das heißt, durch den Glauben an diese Realität haben wir dieses Zoe-Leben. Epheser 2, Vers 8, ich habe es gerade auch gelesen, es ist allein durch Glauben, nicht aus unserem eigenen Verdienst heraus. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist allein durch Glauben. Dadurch haben wir dieses Zoe-Leben. Dadurch haben wir dieses Leben im Überfluss. Also lasst uns damit verbinden. Lasst uns zur Ruhe kommen in dieser Realität dieses neuen Lebens. Lasst uns wirklich uns dem hingeben, auch immer wieder neu dem aussetzen, darüber meditieren, die entsprechenden Realitäten dir herholen auch. Ja? Also zu jeder Situation in deinem Leben gibt es eine Antwort aus dem Zoe-Leben Gottes. Da kommt immer die Antwort her. Ja, es ist auch im Wort die Antwort, natürlich, da ist dann die Offenbarung, aber es ist immer aus diesem Zoe-Leben heraus. Halleluja. Okay, lass uns noch beten zum Schluss zusammen. Ende dieser ersten Stunde. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dieses herrliche, wunderbare, übernatürliche Zoe-Leben Gottes, Herr, das du uns geschenkt hast, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, allein durch Gnade sind wir errettet, durch Glauben. Und wir entscheiden uns ganz neu, Herr, dieses Zoe-Leben, diese Realität im Glauben zu ergreifen in unserem Leben, uns darauf zu stellen. Ja, wir entscheiden uns auch, uns ein Bewusstsein zu bauen, immer mehr, immer stärker darin zu werden, in diesem Bewusstsein, immer stärker darin zu werden, in diesem Leben, immer stärker, dass dieses neue Leben wirklich die Oberhand hat über alles, was noch von der alten Natur kommt oder was noch vom alten Leben kommt. Herr, danke, Vater, dass du uns als deine Söhne und Töchter stark hervorbringst, Herr. Herr, dass du uns zu mehr als Überwindern machst, Herr, dass wir wirklich Überlegenheitsbewusstsein auch über den Machtbereich der Finsternis gehen. Also in diesem Bewusstsein, jawohl, wir sind weit drüber, über jede Macht der Sünde, über jede Macht des Teufels, über jede Macht des Feindes. Halleluja. Danke, Herr, dass du immer wieder in uns auch dieses Werk des Glaubens bewirkst, Herr. Und aus diesem Werk des Glaubens kommt alles hervor. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe hier gerade vielleicht eine Stelle noch zum Schluss. Johannes 6, 29 oder nehmen wir Johannes 5, 24 noch dazu. Ja, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja? Das heißt, du hast dieses Leben. Und jetzt interessant, Johannes 6, 29 sagt, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Also sie wollen wissen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und jetzt ist interessant die Antwort. Jesus antwortet und sprach zu ihnen. Er sagt nicht, was sie tun sollen, sondern er sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, dieses Werk des Glaubens an die neue Schöpfung, dieses Werk des Glaubens an dein neues Sein bewirkt Gott in dir. Dies ist das Werk Gottes. Also gib dich ihm einfach nochmal hin zum Schluss und sag, Herr, ich lasse es zu, dass du dieses Werk in mir bewirkst. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich deinem neuen Leben hin. Wirke in mir, in jeder Situation, immer wieder neu, dieses Werk des Glaubens an diese Realität des neuen Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn. Soweit mal für heute. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und um 9 Uhr geht es weiter mit unserer zweiten Stunde. Da geht es auch dann nochmal weiter um das Thema Vaterschaft. Also bleibt dran, auch hier über Livestream. In 10 Minuten sind wir wieder da. Punkt 21 Uhr geht es weiter. Ihr hier live vor Ort. Pipi-Pause und dann um 21 Uhr.